Deutschlandfunk Nova. Hielscha oder Hase? Im Jahr 2018 geht eine Menge schon über Sprachsteuerung. Amazons Alexa, persönliche Assistenten wie Siri oder der Google Assistant, die gehorchen uns im Prinzip aufs Wort. Allerdings muss man sagen, es ist natürlich immer etwas peinlich, also früher war es peinlich, in der Öffentlichkeit überhaupt zu telefonieren oder laut zu telefonieren. Heute erzählst du halt deinem Smartphone irgendwelche Sachen wie ruf mal XY an oder google mal das und das. Und deswegen haben Forscher am MIT Lab jetzt eine Sprachsteuerung entwickelt, die im Prinzip ohne Sprachsteuerung auskommt. Also dass man sich irgendwo hinstellen kann und seinem Smartphone einen Befehl gibt, aber niemand etwas mitbekommt von diesem Befehl. Martina Schulte, unsere Netzreporterin, hat sich das genau angeschaut. Im Prinzip kann dieses Ding dann meine Gedanken lesen oder wie funktioniert das? Nee, das wäre cool. Soweit ist es noch nicht. Die Forscher des MIT Lab haben ein Gadget namens Alter Ego entwickelt und das sieht so ein bisschen aus wie so ein etwas überdimensionales Mikrofon-Headset in cremeweiß. Aber das hast du jetzt aber wirklich sehr nett ausgedrückt. Das sieht aus wie eine Zahnkorrekturschiene. Könnte man auch so sagen. Oder wie eine Ohrprothese oder was weiß ich nicht. Also es sieht auf jeden Fall nicht unbedingt charmant aus. Es sieht nicht unauffällig aus. Nein. Und jedenfalls, an diesem Headset klebt statt eines Mikrofons halt unten am Kinn so ein Stück unterhalb der Lippe, so ein längliches weißes Stück Plastik. Und dieses Stück Plastik gibt uns auch einen Hinweis darauf, dass Alter Ego eben keinesfalls unsere Gedanken liest, sondern nur unsere Subvokalisierung abgreift. So, und bei Subvokalisierung weiß, glaube ich, kein Mensch, was gemeint ist. Was steckt dahinter? Also das Gerät kann eben das sogenannte innere Mitsprechen auslesen. Also wenn ich zum Beispiel hier vor der Sendung, mache ich ja immer stundenlang meine Moderationen übe, ne? Genau, so wie wir alle. Genau, wie wir alle. Dann lese ich die durch und spreche die im Kopf quasi vor mich hin. Und dabei sendet halt mein Körper Signale an meinen Sprachapparat. Das sind kleine, fast nicht wahrnehmbare neurologische Bewegungen, muskuläre Bewegungen. Und diese Mikrobewegungen kann Alter Ego eben über 16 Sensoren auslesen. Die sind überall in dem Headset verbaut. Und zwar von diesem Punkt da unterhalb deines Mundes, wo diese komische Schiene klebt, über den Unterkiefer bis hinten in den Nacken. Und das heißt, du kannst dann eben Alter Ego Sprachbefehle geben. Und die werden dann an dein Smartphone gesendet, ohne dass deine Umgebung was davon mitbekommt, so wie in diesem Beispielfilmchen hier. Also da ist der Typ, der läuft durch den Supermarkt, der hat dieses unauffällige Ding zwischen Ohr und Mund hängen und dieses weiße Headset, das im Prinzip aussieht wie diese zahnorthopädische Schiene. Genau, und wenn er jetzt was sieht, was er kaufen will, dann denkt er sich über dieses innere Mitsprechen den Preis des Produktes. Also zum Beispiel diese etwas unappetitlich aussehenden Wraps kosten 6,29, also sprech, denkt er, 6,29 für die Wraps. Dann sprech, denkt er, 2,69 für den Saft, 1,9 für ein paar Cracker. Und dann Bingo. Total $10.07. Also der hat quasi jetzt die Preise, also das Smartphone hat die Preise korrekt erkannt über diese interne Steuerung und hat sie halt korrekt zu $10.07 addiert. Und das, obwohl der Typ, hast du ja gesehen in dem Video, nicht seine Lippen bewegt hat. Also er hat es noch nicht mal vor sich hingemurmelt, im Prinzip so vor sich hergedacht oder was weiß ich nicht. Und die künstliche Intelligenz hat mitgerechnet. Könnte es passieren, dass dieses Alter Ego auch irgendwas ausplappert oder macht, was ich vielleicht gar nicht mitteilen wollte, was ich halt die Gedanken sind frei, eigentlich nur denken wollte? Nein, also die Wörter, die Alter Ego versteht, musst du wirklich bewusst subvokalisieren. Deine innersten Geheimnisse sind vor dem Gadget sicher. Stattdessen ist Alter Ego eben schon recht gut darin zu erkennen, was du da so vor dich hin subvokalisierst. Die MIT-Forscher sagen, dass Alter Ego bereits eine Erkennungsrate von mehr als 90% hat. Denn dieses Device hat eben in unzähligen Trainingseinheiten gelernt, welche Mikrobewegungen zu welchem Wort gehören. Ist schon klar, wann man das kaufen kann, das Ding. Ist im Moment noch ein reines Forschungsprojekt. Das Problem ist derzeit noch, die Technologie jetzt in ein Produkt umzuwandeln, das eben nicht mehr aussieht wie von der letzten Zahnschienen- oder Ohrprothesenmesse. Das Blog Digital Trends schreibt, es sei aber durchaus möglich, dass so ein Sprachsteuerungssystem ohne Sprachsteuerung schon in der nächsten Generation der Gadgets verbaut wird, die dann unsere heutigen antiquierten Smartphones irgendwann mal ablösen werden. Die Technologie, mein Digital Trends, sei eben bestimmt auch hilfreich für Leute, die gar nicht sprechen können, weil sie stumm sind. Im Idealfall kann man das Ding natürlich auch noch mit so einem Google Glass natürlich noch kombinieren. Ne? Mega. Bis man irgendwann gar nichts mehr vom Gesicht sieht, aber die künstliche Intelligenz alles mitkriegt, was man schon gesagt hat. So sieht's aus. Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase?